Ein Appell zur Unterstützung der gerechten Sache des koreanischen Volkes wurde auf der vierten Konferenz des Internationalen Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, die jüngst in Paris stattfand, angenommen. Darin hieß es, dass die Konferenz den von dem Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag unterbreiteten Vorschlag zur Vereinigung Koreas aktiv unterstütze, der es zum Ziel habe, das Banner der nationalen Souveränität und des großen Zusammenschlusses der Nation hochzuhalten, den dauerhaften Frieden der koreanischen Halbinsel zu erhalten und in Form der Konföderation die Vereinigung zu erreichen. Weiter wurde es unterstrichen, dass alle Organisationen der Werktätigen der Landwirtschaft und der betreffenden Bereiche in der Welt dem koreanischen Volk im Kampf dafür, die feindselige DVJK-Politik der USA und ihrer Anhänger und ihre ungerechten Sanktionen und Erdrosselungsmachenschaften entschieden zurückzuweisen und gemäß dem souveränen Willen der Nation und ihrer Forderung, mit ihrer eigenen Kraft das Land zu vereinigen, volle Unterstützung bekunden sollen.